Text 21. Im Oktober 2002 fand im Depot in Wien die Buchpräsentation der Neuerscheinung Niederlagen des Friedens, Gespräche und Begegnungen in Guatemala und El Salvador von Mary Kreutzer und Thomas Schmiedinger statt. Im Folgenden wollen wir Auszüge der Lesung und der Diskussion wiedergeben, an der sich auch Camilo Melgar alias Camoch beteiligte, der das Buch mit seinen Karikaturen illustrierte. Die Veranstaltung wurde von Eva Dertschei moderiert. Das Buch ist in der Edition Waller mit der ISBN-Nummer 39808498 05 erschienen und ist im Buchhandel erhältlich. Es handelt sich bei diesem Buch um ein politisches Reisebuch bzw. eine Reisedokumentation, bestehend aus Aufzeichnungen von Gesprächen, von Begegnungen während einer Reise durch Guatemala und El Salvador, die Mary und Schmiedi letzten Herbst, also Herbst 2001, unternommen haben. Es gliedert sich, es sind kurze Geschichten, aneinandergereihte kurze Geschichten, es sind teilweise Interviews, teilweise sind es Eindrücke von politischen Veranstaltungen, Beschreibungen von Begegnungen, beziehungsweise auch persönliche Eindrücke und persönliche Stellungnahmen. Mary ist in Guatemala aufgewachsen und ist auch in Österreich in der Solidaritätsbewegung mit Guatemala aktiv und hat eben daher viele langjährige Kontakte und spricht natürlich perfekt Spanisch. Für Schmiedi, also Thomas Schmiediger, war das die erste Reise nach Amerika überhaupt. Er beschäftigt sich eigentlich vor allem mit den Ländern des Nahen Ostens, Nordafrika, vor allem mit dem Sudan. Das Buch entstand eigentlich aus Notizen, die er gemacht hat zu Gesprächen, um sich einfach die Dinge zu merken, um Gespräche nicht zu vergessen und Zusammenhänge nicht zu vergessen. In Wien haben sie dann diese Aufzeichnungen, die Schmiedi gemacht hat, nochmal überarbeitet, beziehungsweise sind sie auch ergänzt durch kurze Infokästen, in denen eben vertiefende Informationen zu den verschiedenen Themen für Nicht-Lateinamerika-Spezialisten bereitgestellt sind. Camilo Melgar war einer der Ersten, der das Manuskript gelesen hat. Naja, ich will nur vielleicht ganz kurz etwas zu den Zeichnungen sagen, weil also wenn ihr dann die Gelegenheit habt, das Buch anzuschauen, ja, nicht nur das Cover, sondern auch die Zeichnungen, die drinnen sind, es scheint manchmal vielleicht so, dass die Zeichnungen zum Teil im Widerspruch stehen zu dem, was drinnen steht im Buch. Ja. Und wie die Mary und der Schmiedi mir diese erste Version gezeigt haben von den Geschichten, die sie zusammengeschrieben hatten, hat mir das Ganze ziemlich tief beeindruckt eigentlich, ja, und vor allem, weil ich eben ein Anti-Amerikanist bin, ja, und mit ganz Sicherheit das noch bleiben werde, Und deswegen taucht ja dieser Ankelsam ziemlich oft in den Zeichnungen, ja, mit diesem Geier oder mit diesem Raubvogelschnabel. Ich glaube, meine Idee war irgendwie, diesen anderen Standpunkt rüberzubringen von jemandem, der in Guatemala aufgewachsen ist, in einem Land, die praktisch eine Kolonie oder vielleicht soll man lieber Neokolonie sagen, von den USA ist und noch immer ist. Ja. Ich glaube, dass als linker, ja, oder ja, links bewegter Mensch in Guatemala, in Mittelamerika, vielleicht in ganz Lateinamerika, unbedingt ein Anti-Amerikanist sein muss. Ja. Deswegen war ich froh, wie ich vor 14 Jahren nach Österreich gekommen bin. Ja, und habe mir gedacht, super, ja, jetzt kann ich die Europäer kennenlernen. Europa, das ist was anderes. Ja. Die sind irgendwie fortschrittlicher als die Amerikaner, als die Gringos. Ja. Und ich glaube, seit ich in Österreich lebe und je mehr Zeit ich hier verbringe, bin ich mehr Anti-Europäist auch. Das ist jetzt kein Angriff auf die Leute, die da sitzen. Ja. Ich habe auch viele Verwandte, zum Beispiel in Amerika, und es hat damit nichts zu tun. Ja. Aber in einem Land, wo das ganze politische Geschehen, ja, praktisch, ja, von dieser Kolonialmacht, ja, bestimmt wird, geht es einfach nicht anders. Ja. Wie die Eva auch schon gesagt hat, zum Teil sind die Zeichnungen selbstständig, sind keine richtigen Illustrationen zu den Texten, sondern sollen versuchen, diesen anderen Aspekt zu zeigen. Ja. Zu zeigen auch, wie diese Menschen fühlen, ja, die im Buch drinnen kritisiert werden oder über die erzählt wird. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen Spaß an das Buch, wenn ihr das euch anschaut und liest. Und das wäre es eigentlich von meinem Teil. Nimm als Bild einen Rollschuh und schlag zu. Ich treffe Ida Lux, geboren 1909 in Kiel, in ihrem Haus in Guatemala City, um sie zu interviewen. Sie erzählt stundenlang über ihr Leben vor der Shoah und über ihre Flucht 1939 mit ihrem Mann nach Guatemala. Außer ihrem Vater und zwei Schwestern wurde ihre gesamte Familie von den Deutschen und Österreichern und Österreicherinnen vernichtet. In den 70er Jahren fuhr sie einmal auf Besuch nach Deutschland. Doch sie wollte jeglichen Kontakt zu alten Deutschen vermeiden. Sie hatte Angst, ohne es zu wissen, mit den Mördern ihrer Familie zu sprechen. Nur junge Leute wollte ich kennenlernen, nur die Jungen. Auf die Frage, wann sie zum ersten Mal mit Antisemitismus konfrontiert wurde, erzählt sie mir ihre Geschichte aus ihrer Schulzeit in Kiel. Ich war zu meiner Zeit die einzigste Jüdin im Lyzeum. Die einzigste. Irgendwelche Klasse. Ich war die einzigste Jüdin. Ich bin in Kiel geboren, Kiel in die Schule gegangen, in Kiel angefangen zu arbeiten. Ich war damals 13 Jahre alt. Ich bin 1908 geboren. Das wäre 1921. Nicht wahr? Also 1921. Meine beste Freundin war die Tochter eines Arztes. Und ich kam eines Tages aus der Klasse auf den Schulhof. Meine lachenden Freundinnen machten einen Kreis um mich auf Rollschuhen. Wir hatten Pause und durften Rollschuh laufen auf dem Schulhof. Sie machten eine Pause machten einen Kreis um mich und sangen Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. Das war noch nicht Hitler, 21. Und das war die antisemitische Erhard-Gruppe. Und in diesem Kreis auf Rollschuhen rollte meine beste Freundin und sang begeistert mit. Ich schnallte meinen Rollschuh ab. Es war nur eine. Ich war auf einem. Die wohl auch eine oder zwei Rollschuhe. Ich nahm meinen Rollschuh ab. Nein, ich hatte beide einen. Rollte auf dem einen, den ich anhatte, auf meine Freundin zu und schlug ihr mit dem Rollschuh auf den Mund. Mit dem Erfolg, dass die Zähne flogen. Das war meine Erfahrung mit Antisemitismus. Sie hat furchtbar geweint vor Schmerzen und ich bin weggerollt, denn ich war außer mir. Was die anderen machten, interessierte mich nicht, aber sie war meine beste Freundin. Und sie kam nicht in die Schule, weil die Zähne gemacht werden mussten. Als ich weinend nach Hause kam, sehr erschüttert vor dem ganzen Vorgang, inklusive Zähne, kam ich zu meinem Vater und erzählte ihm die Geschichte. Und daraufhin hat er gesagt, ich rufe sofort den Vater an von meiner Freundin und sage ihm, dass selbstverständlich die Unkosten für neue Zähne auf meine Kosten gehen. Dir sage ich, wann immer in einer solchen Form dir Antisemitismus begegnet, nimm als Bild einen Rollschuh und schlage. Lass es dir nicht gefallen. Das war die Reaktion. Mein Vater sagte nicht, wie konntest du, sondern er sagte, tu es immer, wehr dich. Taliban und die Soli-Szene. Wir sitzen mit einigen Leuten im Psycholach, einem netten Lokal in der Zone 1 der Hauptstadt. Mit am Tisch sitzt eine Soli-Frau aus Österreich, die mittlerweile nach Guatemala gezogen ist. Wir diskutieren über die gegenwärtige politische Entwicklung in den USA und den Krieg gegen Afghanistan. Sie äußert Verständnis für die Anschläge auf die Twin Towers in New York. Mit Bedauern stellt sie fest, dass diese nicht von Linken verübt wurden, meint aber, dass die USA mit ihrer Politik eben selbst schuld wären, wenn so etwas geschähe. Meine Einwände, dass hier schließlich hunderte unschuldiger Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen seien und der Anschlag allein schon deshalb nicht fortschrittlich sein könne, selbst wenn er von einer vermeintlich fortschrittlichen Gruppe verübt worden wäre, meint sie, dass Linke sicherlich versuchen sollten, die zivilen Opfer gering zu halten, wenn dies ginge. und die Attentäter hätten ja extra einen Zeitpunkt abgewartet, wo relativ wenige Leute in den Taos gewesen wären. 2 Stunden später wären vielleicht 10.000, nicht nur einige hundert Menschen ums Leben gekommen. Und wie viele Leute sterben denn ständig am US-Imperialismus, fragt sie. Dass es den Kapitalismus weiterhin gäbe, auch wenn die USA zur Gänze ausgelöscht würden, hält sie ebenfalls für kein Argument. Die USA sind immer noch viel schlimmer als Europa oder Japan. In den USA gibt es überhaupt kein soziales Gewissen und international führen sie sich viel schlimmer auf als irgendwer sonst. Ihre linken guatemaltekischen Freundinnen und Freunde hätten ebenfalls alle gefeiert, als sie vom Anschlag in New York gehört hätten. Bei den Schweinereien, die die USA hier aufgeführt haben, ist das kein Wunder, meint sie. Unruhe in der FMLN-Basis. Den späteren Abend verbringen wir gemeinsam mit dem Chef der Jugendorganisation der FMLN in Santa Tecla im Haus unseres Freundes Markus. Dabei erzählt uns Carlos einiges von der Geschichte der Guerilla und vor allem weniger Bekanntes über die Entwicklungen seit dem Friedensschluss. Und da alles so interessant ist und Carlos auch noch von uns einiges über die österreichische Linke wissen will, treffen wir uns dann am zweiten Abend gleich noch einmal, um unsere Gespräche fortzusetzen. Die FMLN war nicht nur auf dem Schlachtfeld erfolgreicher als ihre guatemaltekische Schwester, die UNG, sondern auch an der Wahlurne. Die Partei schaffte es zwar nie, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, allerdings zog sie von Anfang an als starke Fraktion in das Parlament ein und stellte bereits bei den ersten Gemeindewahlen nach dem Ende des Bürgerkrieges in einigen wichtigen Städten die Bürgermeister. Heute sind rund die Hälfte der salvadorianischen Bürgermeister, inklusive jener der Hauptstadt San Salvador, Mitglieder der ehemaligen Guerilla. Die Partei ist die stärkste Einzelpartei im salvadorianischen Parlament, wenn auch eine Koalition zweier rechtsextremer Parteien, der PNC und der ARENA, das Land regiert. Immerhin besitzt die FMLN aber eine Sperrminorität im Parlament. Verfassungsgesetze können deshalb nicht gegen den Willen der ehemaligen Guerilla beschlossen werden. Während die Partei nach außen hin erfolgreich war, gärte es aber nach innen. Carlos meint, dass die Partei bei den Wahlen Mitte der 90er Jahren sehr wohl noch klar sozialistische Positionen vertreten, diese aber im letzten Wahlkampf zugunsten einer sozialdemokratischen Politik revidiert habe. Während die Parteiführung aber ihre sozialdemokratische Politik betreibt, werden die Mitglieder und ehemaligen Kämpferinnen an der Basis unruhig. Viele von ihnen sind immer noch überzeugte Sozialistinnen und Sozialisten und sind nicht bereit, ihren Idealen abzuschwören. Diese Spaltung geht durch alle 5 Organisationen, die sich in den 80er Jahren zur FMLN zusammengeschlossen hatten. Allerdings verstärken sich auch die Konflikte zwischen diesen Fraktionen. Die FMLN hatte sich aus marxistischen, leninistischen, maoistischen und trotzkistischen Gruppen gebildet, die hauptsächlich der gemeinsame Feind zusammenhielt. Im parlamentarischen Leben treten nun die immer schon vorhandenen Gegensätze deutlicher zutage und neue kommen hinzu. Carlos erzählt auch, dass die verschiedenen Organisationen immer noch jeweils getrennte Vorfeldorganisationen haben, etwa getrennte Studentinnenorganisationen jeder einzelnen Fraktion, die immer wieder auch gegeneinander kandidieren. Während des Bürgerkrieges gab es gelegentlich sogar bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen Studentinnenorganisationen der unterschiedlichen Fraktionen der FMLN. Eine dieser Studentenorganisationen, die der Trotzkistinnen, hat es vor wenigen Tagen fertiggebracht, am Hauptplatz von San Salvador bei einer Demo ein Graffiti auf eine Wand zu sprühen, mit dem sie den USA eins auswischen wollten. Viva Osama Bin Laden, Líder de la Humanidad. Hochliebe Osama Bin Laden, Führer der Menschheit. Aber nicht nur die Studentinnenorganisationen trugen ihre Meinungsverschiedenheiten zuweilen bewaffnet aus. Auch sonst wurden in der Vergangenheit manche Meinungsverschiedenheiten innerhalb der FMLN bewaffnet ausgetragen. Als ich Carlos danach frage, wie denn heute die Ermordung des bekanntesten linken Dichters El Salvadors, Roque Dalton, als vermeintlichen Verräter durch die Guerilla beurteilt werde, meint dieser, Roque Dalton ist ja nur ein Symbol für das, was sehr oft geschehen ist. Teilweise wurden ganze Einheiten ausgelöscht. Heute gibt es in der Partei schon jüngere Aktivisten, die das thematisieren, aber die alten Kader wollen immer noch nicht darüber reden. nur kurz auf die Karikatur bzw. eigentlich auf das Caro zurückkommen. Ich finde es sehr nett, dass sie Interviews macht mit Überlebenden der Shoah und auch thematisierten Antisemitismus in Guatemala. Habe aber ein großes Problem, vor allem mit dem Cover-Titelbild, das also nicht nur antisemitisch, also anti-amerikanische, sondern vor allem alte Bekannte, das sind Zylinder, die Hakennase, antisemitische Stereotype verwendet. Vielleicht auch wenn deine Erklärung ist, woher du kommst und wie das mit deinem Anti-Amerikanismus ist, finde ich es trotzdem ein problematisches Ding, wenn du als Zeichner oder Karikaturist dir vielleicht auch nicht. Also ich denke mal, es wäre schon auch deine Verpflichtung, dir zu überlegen, woher kommen Symbole und welche Bilder werden in welcher Form verwendet. Und die Form des Zylinders, die Form der Hakennase, ist halt eine alte antisemitische Zuschreibung. Ja, es ist sicher, das, vielleicht ist das eben ein Problem, ein kulturelles Problem. Ja? Also diese Hakennase sollte eben ein Raubvogel sein, ja. Und der Weißkopfadler ist das Symbol aus den USA und der Uncle Sam, ja, der Zylinder mit dem Zylinderhut, ist auch ein Symbol, das in Lateinamerika seit je verwendet wird für das amerikanische Interventionismus. Ja. Und das war zum Beispiel eins der sehr interessanten Sachen bei dem Buch, ja. Und wir haben auch das besprochen, ja. Es gibt ein, glaube ich, ja, ich bin davon überzeugt, ja, es gibt ein gerechtfertigter Anti-Amerikanismus, ja. Und natürlich, das ist ein problematisches Phänomen, natürlich, ja. Es gibt dann vielleicht nicht ganz klare Grenzen zu dem Antisemitismus, ja, das ist mir schon klar, ja. Es gibt auch, bei uns ist es auch weit verbreitet, ja, dass die Leute sagen, ja, und die Juden sind genau diejenigen, die am mächtigsten sind in den USA. Das ist ein weit verbreitetes Mythos bei uns, ja. Aber eben diese Figur vom Uncle Sam ist etwas, was wir auf dem Nacken tragen. Das ist einfach ein Teil der Realität in diesem Land. Wir haben, das waren die Mary und ich jetzt, aber teilweise auch zu dritten, haben sehr viel über das diskutiert. Und was uns bewusst sein muss, ist, dass der Anti-Amerikanismus in Guatemala was anderes ist wie der Anti-Amerikanismus in Österreich. Das aber, und zwar insofern, dass in Österreich, wenn wer die USA hasst, er den Staat hasst, der maßgeblich dazu beigetragen hat, den Nationalsozialismus militärisch zu besiegen. Ja, das ist Anti-Amerikanismus in Österreich, das ist unsere Meinung. In Lateinamerika, insbesondere in Guatemala, nein, meldet euch nachher, das ist eh okay, wenn wir darüber streiten. In Guatemala heißt das Anti-Amerikanismus nicht automatisch, sondern weil Guatemala ist von den USA nicht vom Faschismus befreit worden, sondern Guatemala hat jahrzehntelang tatsächlich unter einer neokolonialen Politik der USA gelitten. Insofern ist es ein gravierender Unterschied, ob man in Österreich die USA hasst oder in Guatemala. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Parallelen. Und es ist, also ich würde nicht sagen, dass jeder sozusagen in Guatemala, der anti-amerikanisch ist, eben auch antisemitisch ist. Ich würde sehr wohl sagen, dass in Österreich dem Anti-Amerikanismus immer auch zumindest ein struktureller Antisemitismus meistens auch mehr inliegt. In Guatemala ist es sehr oft so, aber nicht immer. Und es gibt da sehr problematische Erscheinungen und das sind ja sehr widersprüchlich. Also ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit in dem Buch auch recht gut rüberkommt, weil das war nur ein Auszug an Texten, die wir jetzt gelesen haben. Es gibt Leute in Guatemala, die USA hassen, wenn man genauer nachfragt. Es ist aber so in ganz Südamerika, ganz kurz. Und wenn man genauer nachfragt, erfahrt man dann, dass die Juden die USA beherrschen. Es gibt aber auch Leute, die USA schlicht und einfach völlig berechtigt kritisieren dafür, dass sie eine neokoloniale Politik in Lateinamerika in ihrem Hinterhof betreibt. Zum Thema Antiamerikanismus und Parallelen zu Antisemitismus bzw. Schnittmengen, die sich oft ergeben. Ein Freund von uns hat uns vor kurzem den Hinweis gegeben, also er hat selber nicht sehr viel darüber gewusst und der Schmidi hat dann nachrecherchiert, dass 1979 nach der sandinistischen Revolution in Nicaragua die gesamte jüdische Gemeinschaft das Land verlassen hat. Die Synagoge ist von den Sandinisten bombardiert worden, ist zerstört worden, sie ist danach in eine Art Schule umgewandelt worden. Die jüdische Community ist zu einem kleinen Teil, es waren schon wenige, und es waren, also nachdem die Sandinisten die Wahlen verloren haben, ist ein kleiner Teil wieder zurückgekehrt ins Land. Und wenn man dann so tut, als ob Anti-Amerikanismus ja in Lateinamerika ganz was anderes wäre und nie in so problematischen Konsequenzen ausarten würde, dann ist das vielleicht ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren, wie das ausarten kann. Von Seiten einiger Mitglieder der Guatemala-Solidarität kam in der Folge Kritik am Stil des Buches, das als überheblich gewertet wurde. Langjährige Aktivisten würden durch die Kritik von Thomas Schmiedinger und Mary Kreuzer diffamiert werden. Die positiven Aspekte der Aktivitäten der Linken kämen zu kurz. Auch wenn das Buch sehr interessante und kurzweilige Aspekte in diesen kurzen Beiträgen hat, dort wo es darum geht, sich mit den politischen Fragen auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit der Martha Haneker nach ein paar Stunden in Salvador, ist es einfach überheblich, in der Form das abzuurteilen, wie er das macht. Zu der Kritik, dass man da irgendwie repotent drüber fahren über manche Leute oder so, also man müsste mir da genauere Beispiele nennen. Ich würde gerne zu Mario Polanco zu diesem Kapitel, das offensichtlich gerade im Guatemala Solidaritätskomitee für ziemlichen Wirbel gesorgt hat, was sagen. Also ich kenne Mario Polanco seit vielen Jahren, Audinet Montenegro, mit der ja auch ein Interview drinnen ist, das wir abgedruckt haben. Ich finde, dass Marios Positionen sehr problematisch sind. Wir haben mit ihm lang darüber diskutiert. Und zwar, es war keine Interviewsituation, sondern wir haben tatsächlich diskutiert. Wir finden es problematisch, was der Mario so von sich gibt und auch diese Wandlung, die er teilweise auch offen zugibt, das haben wir eh geschrieben, das ist ja etwas, zu dem er steht, dass er heute nicht mehr Marxist ist, sondern versuchen will, eine Zusammenarbeit mit der nationalen Bourgeoisie zu suchen. Er hat da diesen Forum de Guatemala gegründet, bei dem Großunternehmer und Uniprofs und was auch immer sich da treffen will, vereint, um gemeinsam eine nationale Lösung für Guatemala zu suchen. Was daran präpotent sein soll, verstehe ich nicht. Ich verstehe aber sehr wohl, und ich habe das auch aus den Mails teilweise wiedererkannt, die mir da von Leuten aus der Guatemala Solidarität, die an mich gemailt wurden, diese Desillusionierung. Ja, also die Leute haben sich offensichtlich persönlich total angegriffen gefühlt, dass ihnen da eine Illusion zerstört wird, die sie in gewisse Leute oder in gewisse Organisationen haben. Man muss vielleicht dann ergänzen, dass wir ihn, wie alle anderen, die namentlich erwähnt worden sind, gefragt haben, ob wir Dinge, die sie uns gesagt haben, öffentlich machen dürfen oder nicht. Es sind auch gewisse Statements von Leuten, die, wo wir gebeten worden sind, sie nicht zu veröffentlichen, extra nicht im Buch aufgenommen worden. Und die Aussagen, die wir von Mario Polanco in dem Buch drin haben, und auch von allen anderen, die namentlich erwähnt sind, sind nach Rücksprache, also sie sind, nachdem wir sie gefragt haben, ob wir das veröffentlichen dürfen, in das Buch reingekommen. Und die Positionen, die da im Foro Guatemala diskutiert werden, also diese Konzepte, zu denen steht er, und die sind auch in guatemaltekischen Tageszeitungen nachzulesen. Ich glaube auch, dass es jetzt die Zeit gekommen ist, auch für ein Land wie Guatemala, die Kritik einfach auszuüben. Ja? Und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ja? Und ich bin auch froh, dass einige Leute heute von der Soli-Bewegung aus Guatemala gekommen sind, ja? Und dass das auch rüberkommt und dass das es gibt, glaube ich, zum Teil in Guatemala, in den Linken, auch noch immer zu viele heilige Kühe, die man nicht schlachten darf. Diese Themen wie Rassismus, ja, Nationalismus, wurden bis jetzt nicht, also der Rassismus in Guatemala ist rasant, ist total stark, also es herrscht fast ein Apartheid-System, ja, und die Indios, die Mayas leben praktisch getrennt von, es gibt kein Gesetz, das das regelt, im Gegenteil, an und für sich sind alle den anderen gleich, ja, also alle gleichgestellt, aber der Apartheid funktioniert noch immer, ja, und die Linken haben es noch nicht geschafft, was dagegen, nicht die Linken im Allgemeinen, aber in dem Fall die URNG, also die Partei, ja, die jetzt gegründet wurde, hat es noch nicht geschafft, aktiv wirklich was dagegen zu tun. Ja. Es ist auch die Frage, es ging wirklich nicht, das ist meine Meinung, ja. Ich glaube, im Buch geht es wirklich nicht darum, nur positive Sachen zu sagen. Ja? Ich glaube, es wurden schon genug positive Sachen drüber gesagt. Oder von mir aus kann man es auch weitermachen, ja? Das ist sicher okay. Ja? Aber es gehören auch bestimmte Sachen kritisiert und ich finde es einfach okay. Ja? Es ist auch die Zeit gekommen, das zu machen. Der Herr Schmidt hat gesagt, dass es ein subjektiver Eindruck ist, oder eine Reise, die er wieder gibt und die kann dabei jetzt auch bleiben sollen. Ihr macht den Fehler, dass dann, also meine Meinung, das sozusagen generalisiert, pauschaliert und dann steht es halt, die Linke ist so und so. Wo steht, dass es die Linke sonst? Also es kommt jetzt an, ich habe das Buch nicht gelesen, das ja, ist ja jetzt das ist ein Problem. Nur auszugsweise. Was jetzt sozusagen, wie ihr argumentiert, wie ihr der Kritik entgegnet, oder so argumentiert, ist eben sehr pauschalierend. dieses Dateien der Bemerkung der Zeite, also habe ich aus Guatemala gehört, und das ist vielleicht auch ganz gut die Meinung von der Professorin in Salvador, wo sie gesagt hat, Erfurt, oder? Mhm. Ich würde sagen, vielleicht wäre das bessere Wort Sensibilität, oder? Also wenn ihr Namen nennt im Buch, dann ist das in Guatemala immer ein sehr großes Problem. Also wenn man das mit Terrorismus und Anti-Amerikanismus verbindet, würde ich sagen, ist das noch immer problematisch und das, wir seid ihr heute wahrscheinlich auch vorher erlebt gehabt haben. Wir haben immer der Kollege sozusagen Interviews oder Gespräche geführt mit einigen Leuten, mit ein paar einzelnen Leuten sozusagen Interviews und Gespräche führt, dann heißt das noch lange nicht, das ist die Inke in Guatemala. Ja. Also ich kenne es sehr kompliziert. Also die paar Texte, die ich gelesen habe, also es ist auf jeden Fall sehr suggestiv, sagen wir mal. Ja. Die Inke kommt für mich, das ist jetzt mein Eindruck. Also es mag natürlich von einem anderen Mann gewesen sein. Das ist einfach die Schwäche. In Guatemala diese Gefahr von der Sicherheit ist immer gerade jetzt, ja, gerade jetzt ist wieder sehr aktuell, ja, mit der Regierung, die es gibt. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber dieses Problem gab es schon immer, ja. Und irgendwie hat es sehr oft zu einer Rechtfertigung geführt. Es wurden innerhalb der Guerilla auch mitkämpfende Leute auch exekutiert, weil sie eine Gefahr waren für die Sicherheit. Und irgendwann muss das aufhören. Ja. Irgendwann muss das aufhören, dass diese Gefahr den Linken auch dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen. Es wird immer gefährlich bleiben in so einem Land. Ja. Also mittelfristig, langfristig sicher. Ja. Aber wenn man die Waffen ergriffen hat und bereit war dafür sein Leben zu geben, ja, muss man auch, glaube ich, irgendwann so weit kommen, dass man sagt, okay, jetzt werden wir diskutieren, auch wenn es gefährlich ist. Darf ich ganz kurz noch was zu dem Begriff der Solidarität sagen? Also für mich ist Solidarität immer eine kritische Solidarität, egal mit wem ich solidarisch bin. Und ich glaube, dass die Zeiten dieser 100% Solidarität, die was ich in die 60er die KPÖ mit der Sowjetunion gehabt hat, in die 70er Jahre antiimperialistischen Solidaritätsgruppen mit Befreiungsbewegungen irgendwo in der Welt gehabt haben, einfach vorbei sein sollte. Und ich glaube zum Beispiel, dass nach der Kritik, die etwa die Gruppe Demontage in der postfadistischen Guerilla, die jeder, der irgendwie in der Solidaritätsbewegung aktiv ist, für egal was, unbedingt gelesen haben sollte, denke ich mir, nur mein Buch zu empfehlen, das ist nach der Kritik, dass es einfach nicht mehr so einfach ist zu sagen, Solidarität heißt, keine Kritik zu üben. Und ich bin mir gleichzeitig bewusst, dass ich natürlich aus einer bestimmten Position heraus Kritik übe. Das ist ein Problem, dass ich das als männlicher, weißer Mitteleuropäer tue. Nur ich kann nicht aus der Rolle des männlichen, weißen Mitteleuropäers raus. Nur nehme ich mir trotzdem das Recht, alles zu kritisieren, was ich zu kritisieren habe. Das Problem ist dann eher, glaube ich, dass man halt explizit machen muss, aus welcher Position man heraus diese Kritik übt. Und wir haben das auch in der Personenbeschreibung von uns ganz klar explizit gemacht, welche Position das ist. Und ich finde es auch einer der interessanten Aspekte des Buches, dass es, wenn man jetzt einen Camilo dazu nimmt, Annäherung ist an eine politische Situation in einem Land aus drei sehr verschiedenen Zugängen, nämlich einem Zugang vom Camilo, der aus Guatemala kommt, in Guatemala aufgewachsen ist. Weiteres kann man in seiner Biografie dazu lesen. Der Mary, die aus Europa sozusagen kommt, aber jahrelang in Guatemala gelebt hat und in dieser Solidaritätsbewegung aktiv war. Und mir, der zu Guatemala eigentlich hauptsächlich über die Mary einen Bezug gekriegt habe und zum ersten Mal unten war und halt eher so als Berufsnörgler und Kritiker von allem unterwegs bin. Wo ich mir aber eben auch das Recht herausnehme, politische Positionen von jedem zu kritisieren, weil mich hat mit Politik beschäftigt. Wenn man das explizit macht, dann halte ich das Problem für kleiner, aber dass man sozusagen dann sagt, du darfst, weil du die Leute nicht verstehst, weil du nicht selber einer von dieser Gemeinschaft bist oder was auch immer, keine Kritik üben. Das ist letztlich ein Konzept, das zu einem Kulturrelativismus führt, das ich für sehr gefährlich halte, wenn das in der Extreme weitergedacht wird, weil das heißt letztlich zum Beispiel, dass ich sagen muss, ich darf, jetzt sind sie nicht mehr an der Macht, aber ich hätte auch die Taliban nicht kritisieren dürfen, weil ich verstehe das ja nicht, ich bin ja nicht auf Afghanistan und ich bin keine Frau, die kurz vor der Steinigung steht, sondern ich bin ein weißer Europäer und weiß nicht, wie es denen geht, vielleicht werden die ja gern gesteinigt, ich weiß es nicht. Das würde auch heißen, dass ich, wenn ich in den 40er Jahren in den USA gelebt hätte, nicht den Nationalsozialismus kritisieren hätte dürfen, weil ich auch nicht weiß, was den Deutschen bewegt. Das ist polemisch, was ich jetzt sage, das ist richtig. Aber das, ich denke gerne in Extremen und ich glaube, dass das die extreme Folge von so einem Kulturrelativismus ist, der einfach Kritik woanders verbietet. Und ich glaube, dass kritische Solidarität möglich ist und ich glaube, dass das Buch ein Beispiel dafür ist, von einer Solidarität mit den Ausgebeuteten und Armen in Guatemala, aber auch mit einer Kritik an politischen Bewegungen, mit denen man teilweise kann, teilweise nicht.